Den Sunday Service empfangen in Hamburg beim Freien Senderkombinat und auch zu hören als Austauschsendung bei den Kolleginnen und Kollegen von Radio Korax in Halle und Radio T in Chemnitz. Zweite Stunde, hier geht's gewohnt weiter mit den Konzerttipps und den ersten gab's gerade schon zu hören. Und zwar Devendra Banhart ist in der Stadt, spielt am Mittwoch, den 3. Juli im Grünspan. Devendra Banhart ist ja hoffentlich allen von euch bekannt, hat mit Mahler vor kurzem seine neueste Platte veröffentlicht bei einem neuen Label, bei einem Major-Label. Das ist aber auch irgendwie ziemlich teuer, das Ganze als Vinyl und ich finde es irgendwie ziemlich doof, wenn eine Schallplatte wirklich 28 Euro kostet, wo die Herstellung vielleicht gerade mal 3 Euro kostet, fragt man sich doch, wie viel Gewinn bleibt davon beim Künstler, wie viel geht an die Plattenfirma. Trotzdem, glaube ich, ist es einen Besuch wert, zu Devendra Banhart hinzugehen. Ihn hörten wir gerade eben mit dem Track Daniel und hier kommt noch einer von ihm. Won't You Come Over, Devendra Banhart. I used to live alone, but I found you so certain. I'm yours to take. Now I can't wait for all the mistakes we've yet to make. Now shake it up, baby. On my dress, I can't wait to consecrate this wondrous mess. We're a song forgotten till we sing again. Start at the bottom. Thank you. but you never tell me. What have I got to do to make that man want me? What have I got to do? Loving you is making it easy to make that man love it. Love is making it hard. What have I got to do? Loving you. Das war Devendra Bernhard mit seinem Track Won't You Come Over. Schon fast eine kleine Einladung, zu seinem Konzert zu gehen am Mittwoch, den 3. Juli, spielte er im Grünspan. Beide Tracks gerade eben von seinem neuesten Album Maler erschienen. Vor gut 2 Monaten, schätze ich mal. Am Mittwoch, da reiht sich ziemlich viel, ziemlich große Bands zum Teil in Hamburg. Zum Beispiel die nächste Band BDI. Ich würde denken, die würden mindestens in der Sporthalle spielen. Aber nein, ihr könnt sie erleben im Übel und Gefährlich. BDI, die Band um Liam Gallagher, hat gerade mit BE, wahrscheinlich die Abkürzung für BDI, ihre zweite Platte veröffentlicht. Hier kommt ihr Track Flick on the Finger. Scientists will become more and more deadly until they can with the flick of the finger, tear a million of you to pieces. The Flick of the Finger, das waren BDI, ganz klar, die Stimme von Liam Gallagher hier zu erkennen, ehemals natürlich Mitglied von Oasis, inzwischen alleine mit neuer Band unterwegs, ohne seinem Bruder, die sich immer ein bisschen gezofft haben, die beiden, und ja, BDI könnt ihr live erleben, im Übrigen gefährlich, sicherlich der richtige Ort für so eine ja doch große Band, besser als Festivals und auch besser als zu große Konzerthallen, die Band live zu erleben. Am Mittwoch, den 3.7. im Übel und Gefährlich. Am gleichen Tag im Mojo Club spielen Edward Sharp and the Magnetic Zeros, eine Band aus den USA, die letztes Jahr mit Here eine neue Platte veröffentlicht haben, und die hier kommen mit ihrem Track Mailer. Thank you. Mailer, ein Track von Edward Sharp and the Magnetic Zeros, so heißt diese Band. Das Ganze vom Album Here erschien vor etwa genau einem Jahr. Und ihr könnt die Band aus den USA, ein 10-köpfiges Kollektiv übrigens, live erleben am Mittwoch, den 3. Juli im Mojo Club. Das Konzert übrigens schon ausverkauft. Wer keine Karten haben sollte, guck mal, ob ihr wirklich noch welche bekommen könnt. Vielleicht. Dann gibt es noch ein Konzert am Mittwoch. Also neben Devendra Banhart, BDI und Edward Sharp ist auch Cat Power zu Gast in der Stadt. Spielt am Mittwoch in der Großen Freiheit 36. Hier kommt die große Dame aus New York mit Cherokee. Thank you. Shiro Key, eine richtige Abtempo-Nummer in diesem Fall von Cat Power, der Track von ihrem neuesten Album Sun, auch schon seit einigen Monaten draußen. Sie sollte schon mal im Frühjahr irgendwann auf Tour kommen, das Ganze wurde abgesagt, weil wohl zu wenig Geld irgendwie da war, um diese Tour zu organisieren. Jetzt ist es wohl irgendwie dann doch zustande gekommen und sie spielt am Mittwoch, den 3. Juli in der Großen Freiheit 36. Cat Power alias Sean Marshall wohnt in New York, kommt aber aus Atlanta und macht auch schon seit 20 Jahren Musik. Ich habe sie schon sehr oft live gesehen. Das war jedes Mal ziemlich unterschiedlich, ziemlich aufwühlend. Und ich schätze mal auch, dass sich der Besuch dieses Konzerts auf jeden Fall lohnt. Von ihr noch ein Track, 369. Hier kommt Cat Power. I feel tired, awake all night, head so heavy like a whisper skit. I feel choked, emotionally broke. Ein Track von Cat Power. Sie spielt live am Mittwoch, den 3.7. In der Großen Freiheit 36. Wie gesagt, am 3.7. sind sie alle in Hamburg. Cat Power in der Großen Freiheit. Der Werner Bernhardt gleich neben einem Grünspan. BDI im Übung gefährlich. Und Edward Sharp mit seiner Band am 3.7. im Mojo Club, wer die Qual hat, die Wahl. Am Mittwoch dann gibt es ein schönes Konzert, ein Doppelkonzert im Hafenklang. Und zwar sind dort zu Gast Mission of Burma. Die Band kommt aus Boston, hat Anfang der 80er Jahre, ich glaube, nur eine oder sogar vielleicht sogar zwei Platten gemacht. Schönsten Postpunk gab es damals zu hören. Dann war 20 Jahre lang Funkstille. Und seit 2002 ist die Band wieder aktiv, hat einige neue Platten aufgenommen, die ganz sich an das alte Zeug sozusagen anschließen. Vom neuesten Album, welches da heißt Unsound heißt es, kommt hier der Track Second Television von Mission of Burma. Mission of Burma hörten wir mit Second Television, die alten Haudegen, die alten Recken aus Boston. Könnt ihr live erleben? Sie spielen in Hamburg am Donnerstag, den 4. Juli im Hafenklang. Mit dabei sind Suns, auch eine Band aus, ich glaube aus Kanada kommen sie, haben gerade mit Images du Futur ihr zweites Album veröffentlicht und daraus hören wir den Track Sunspot. Thank you. So, der Track Sunspot von Suns, die Band, spielt zusammen mit Mission of Burma am Donnerstag, den 4. Juli im Hafenklang. Am Freitag dann großes Kino im Westwerk, denn dort sind zu Gast Chelsea Light Moving, die neue Band von Thurston Moore, vormals Gitarrist von Sonic Youth und hier zu hören mit seinem Track Frankie O'Hara Hit. Thank you. Frank O'Hara Hit ist dieser Track von Chelsea Light Moving, die neue Band von Thurston Moore, der hier komplettiert wird, von Samara Lubelski am Bass, Keith Wood, der ist noch mit dabei, und an der Gitarre, und dann noch John Maloney am Schlagzeug. Die vier sind Chelsea Light Moving und spielen am Freitag, den 5. Juli im Westwerk. Und alle, die sich, ja, die traurig waren, dass sich Sonic Youth aufgelöst haben, können sich freuen, dass es eine neue Band um Thurston Moore gibt und vor allen Dingen, dass man nicht auf große Festivals gehen muss, um so eine Band zu sehen, sondern wirklich wieder im kleinen Club ganz nah an Thurston Moore rankommt. Also sicherlich auch großes Kino, Chelsea Light Moving, Freitag im Westwerk. Auch von ihm noch ein Track von ihrem Debütalbum, einfach nur Chelsea Light Moving, betitelt Groovy and Linda. Groovy and Linda. Groovy and Linda, das war das Chelsea Light Moving, die Band um Thurston Moore, live am Freitag im Westwerk. Den Sunday Service Konzertkalender beschließt Lucas Santana, das Beste zum Schluss sozusagen. Lucas Santana, ein Sänger, ein großartiger aus Brasilien, spielt am Samstag, den 6.7. im Mojo Club. Hier kommt er mit seinem Track Odeusque Devasta Ma Tambem Cura. Um vídeo de celular retrata um dia depois, o caos de um dia atroz, quando a cidade parou por causa da fúria de um Deus que fez ainda pior. Muito assustadoramente revirou gavetas onde amor e letras em fotografias é o que nos valia e nos aquecia. Carro sobre o alambrado, pista coberta de barro, bancos e escolas fechados, quando a cidade parou. Assustadoramente revirou a casa, esvaziou o armário e levou a mala para sabe alguém aonde isso dá. Ah, de flor cresceu jardim de plantas e papéis. Sobre o jardim vem de uma estrela. Ah, de flor cresceu jardim de plantas e papéis. Essa luz sobre o jardim vem de uma estrela. Plantas e papéis. Essa luz sobre o jardim vem de uma estrela. O sol proteja o menino. Lucas Santana hörten wir mit seinem Track Odeusque Devasta Ma Tambem Cura. Der Sänger-Songwriter kommt aus Brasilien, wie man unschwer hören konnte, macht Musik ganz in Tradition von 50er-Jahre-Künstlern wie João Gilberto und anderen, streckt aber auch nicht davor zurück, moderne Samples und ähnlichen Kram zu benutzen. Und das macht er ganz, ganz hervorragend. Zwei Alben gibt es schon von ihm. Das neueste hörten wir gerade den Titeltrack und gleich noch einen Track hinterher. O Paladino Eseo Cavallo Altar. Das Ganze, wie gesagt, Lucas Santana am Samstag, den 6.7. im Mojo Club. Und das ist auch Konzerttipp der Woche an dieser Stelle vom Sunday Service. Der Herr kommt, glaube ich, nicht so häufig nach Deutschland auf Tour, und ihn an einem Mojo-Club zu sehen, sicherlich ein Highlight. Übrigens, er ist auch ein Vorprogramm von einem anderen brasilianischen Künstler, den ich nicht kenne, muss ich zugeben. Aber auf jeden Fall künstlich rechtzeitig hingehen, um diesen kostbaren Künstler live zu erleben. Hier nochmal Lucas Santana, wie gesagt, mit einem Track von seinem neuesten Album. Empecilhos hão de ter precipícios pra saltar, os enigmas desvendar, muitas horas pra jogar. Eu posso até chegar quebrado, porém a chave terei conquistado, e assim liberto você da prisão que congelava o teu coração. Pois meu amor é fogo imbatível, raios, flechas, outros empecilhos cairão por terra ao ver chegar o paladino e seu cavalo altar. Intempéries hão de ter armadilhas contornar, muitos níveis superar e batalhas pra vencer. Eu posso até chegar quebrado, porém a chave terei conquistado, e assim liberto você da prisão que congelava o teu coração. Pois meu amor é fogo imbatível, raios, flechas, outros empecilhos cairão por terra ao ver chegar o paladino e seu cavalo. Posso até chegar quebrado, porém a chave terei conquistado, e assim liberto você da prisão que congelava o teu coração.